Radio Bremen 2. Das Feature am Montagabend. Großereignisse wie etwa die Tour de France haben offenbart, was vielerorts ohnehin vermutet, aber krampfhaft im Verborgenen gehalten wird. Weite Bereiche des Spitzensports sind durch Doping verseucht. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Immer schneller, immer höher, immer weiter, mithilfe von Doping, ist längst nicht mehr nur die Pervertierung des olympischen Gedankens, sondern das Credo unserer Säkularreligion aus Fortschritt und Erfolg. Kinder in Grundschulen, Künstler auf der Bühne, Manager in Unternehmen schlucken konzentrations- und leistungsfördernde Pillen. Viele auf allen Ebenen der Gesellschaft versuchen, ihre Leistung pharmakologisch zu optimieren. Im olympischen Jahr 2000 beleuchtet unser Feature die Durchseuchung unserer Gesellschaft mit Aufputschmitteln. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Olympia ruft die Jugend der Welt. Seoul 1988. Der Start und er hat geklappt. Und Ben Johnson sehr gut heraus. Carl Lewis ein bisschen nachher. Ben Johnson führt. Ben Johnson ist vorne. Ben Johnson, jetzt kommt Carl Lewis. Ben Johnson gewinnt. Ben Johnson gewinnt in 9,79 Sekunden. Das ist neuer Weltrekord. Das gibt es überhaupt nicht. Die rechte Faust des Siegers schnell triumphierend in den Himmel. Noch bevor die dicken Beine über die Ziellinie stampfen. Der abgespreizte Zeigefinger symbolisiert die Eins. Big Ben ist ganz oben, hat die Konkurrenz mehr als einen Meter hinter sich gelassen. Welten in dieser Königsdisziplin des Sports. Zeitlupe auf Zeitlupe vermittelt dem Fernsehmilliardenpublikum rund um den Globus das, was es so sehnsüchtig will. Den Olympiahelden hautnah. Ben Johnson gewinnt! Ben Johnson gewinnt in 9,79 Sekunden. Das ist neuer Weltrekord. Gibt es überhaupt nicht. Der Reporter behält ungewollt Recht an jenem 24. September 1988. Den vermeintlichen Fabelweltrekord gibt es wirklich nicht. Auch keinen Helden, keine sportliche Höchstleistung. Nur die Muskelfleisch gewordene perfekte Simulation von Sport durch Doping. The urine sample of Ben Johnson, Canada. Die Urinprobe von Ben Johnson, dem Olympiasieger über 100 Meter, die am Sonnabend genommen wurde, diese Urinprobe hat Anabolika enthalten, und zwar das Dopingmittel Stanozolol. Begeisterung und Hochachtung schlagen um in Entsetzen und Wut. Der Umjubelte wird über Nacht zum Monstrum. Ben Johnson wird lebenslang gesperrt. Doch im August 1990, nach treuherzigen Gelöbnissen, wird er begnadigt. Künftig wolle er sauber bleiben und sportliches Vorbild sein. Aber nie mehr kann er an seine dopinggestützten Zeiten von früher anknüpfen. 1992, bei den Olympischen Spielen in Barcelona, scheidet er bereits vor dem Finale aus. Ben Johnson gibt nicht auf. 1993, bei Hallenmeisterschaften in Montreal, hat er es geschafft. Für einige Stunden. Doch statt Medaillenruhm kommt das Endgültige aus. Er ist mit Testosteron gedopt, wird endgültig lebenslang gesperrt. Ben Johnson versinkt im Nichts. Ende einer symbolhaften Sportgeschichte. Doping. Ende der olympischen Idee vom Sport. Quintessenz der Leistungsgesellschaft, ein Feature von Heiner Dahl. Doping. Ein Begriff aus einem südafrikanischen Dialekt. Das Dope der Zulus ist ein hochprozentiger Schnaps, der bei Kulthandlungen als Stimulanz verwendet wird. Doping taucht 1869 als Begriff zum ersten Mal im Englischen auf und bezeichnet eine Mixtur aus Opium und Narkotika, die man Rennpferden zur Leistungssteigerung ins Futter beimischt. Doping. Steht heute weltweit in Definitionen nationaler wie internationaler Sportverbände. In Satzungen und Wettkampfregeln, mittlerweile sogar in staatlichen Gesetzen, um Leistungsmanipulationen im Sport zu verbieten. 1993 definiert das Internationale Olympische Komitee, IOC, in seiner bis heute verbindlichen Fassung: Doping ist die Verwendung von Substanzen aus den verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung verbotener Methoden. Die dazugehörige Auflistung verbotener Mittel und Methoden im sogenannten Medical Code hat sich im Laufe der Jahre verändert und ist immer länger geworden. Doping, allgemein verstanden als Gebrauch körperfremder Hilfsmittel zur unnatürlichen Leistungssteigerung, hat eine uralte Tradition. Nicht nur beim Sport, immer und überall haben Menschen versucht, mehr aus sich herauszuholen, als in ihnen steckte. Athleten der Antike verspeisen zur Steigerung ihrer Kräfte große Mengen von Stierhoden. Vielleicht die ersten anabolen Steroide in der Geschichte des Sports. Die sagenhaften Berserker der nordischen Mythologie steigern ihre Kampfkraft mit der Droge Bufotein, die aus Pilzen gewonnen wird. Lange bevor ihre Eroberer kommen, stärken sich amerikanische Indianer mit Kokain und anderen Stimulantien. Im Europa des 19. Jahrhunderts experimentieren Sportler mit allem, was erfolgversprechend erscheint. Mit Äther, Alkohol, Gemischen aus Heroin und Kokain. Boxer, Gewichtheber und Kraftsportler nehmen Morphium und Kokain, um Kraft und Ausdauer zu steigern. Manche sogar Strychnin. Das soll in geringer Dosis Muskel- und Nervenfasern stärken. 1865 werden Schwimmer, die den Ärmelkanal durchschwommen haben, mit Aufputschmitteln erwischt. 1886 stirbt der Radrennfahrer Linden beim Rennen Paris-Bordeaux an einer Überdosis Trimethyl. Geht als erster Drogentoter im europäischen Sport in die Geschichte ein. Im Zweiten Weltkrieg machen sich deutsche Soldaten mit amphetaminhaltiger sogenannter Fliegerschokolade hochleistungsfähig. Der Mensch ist, wie er ist. Aber was in vielen Bereichen menschlichen Leistungsstrebens immer schon beharrliches Begleitphänomen war, wurde gerade im Sport zwangsläufig zu einem der größten Probleme. Denn sinngebende Grundidee allen Sports ist das Leistungsmessen zu gleichen Bedingungen für alle. Fairness und Chancengleichheit auf der Basis natürlicher Leistungskraft sind dafür unabdingbare Geschäftsgrundlagen. Die von Anfang an öffentlich propagierte Sportethik der Olympischen Bewegung überging weitgehend das Grundproblem aller ethischen Anforderungen, das auch im Sport zu lösen ist. Das heftige Spannungsverhältnis zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Ohne sich viel darum zu scheren, gab man olympische Ideale einfach nur vor und glaubte an ihre vermeintlich weltumspannende Anziehungskraft. Auf Betreiben des französischen Barons Pierre de Coubertin feiert die Welt in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit als universales Fest menschlicher Ideale, fast wie eine religiöse Neuschöpfung. Coubertin verkündet: Athletik und Olympische Spiele manifestieren den Kult des Wesens Mensch, Geist und Körper, Gefühl und Gewissen. Der Olympismus vereinigt wie im Strahlenkranz alle jene Prinzipien, die zur Verbesserung des Menschen beitragen. Hatte der edle Baron einfach zu viel Vertrauen in die menschliche Wesensart? Oder wurde schon damals zu viel falsches olympisches Pathos verbreitet? Rief Coubertin die Jugend der Welt selbst vergessen vom hohen Standpunkt nicht existenter Sportideale aus zusammen, schon damals menschenfern und wirklichkeitsfremd? Olympische Spiele in St. Louis, USA. Gerade mal 8 Jahre, nachdem Coubertin die Ideale der olympischen Neuzeit feierlich verkündet hat, verhilft Strychnin dem Briten Tom Hicks zum Sieg im Marathonlauf. Es ist der Beginn einer unendlichen Geschichte. Heerscharen gedopter Spitzensportler bei Olympischen Spielen und anderen sportlichen Großereignissen jedweder Art folgen nach. In der Folgezeit hat keine noch so sorgfältig formulierte Definition von Doping, keine noch so genaue Liste verbotener Stoffe und Methoden, keine Kontrolle es je verhindern können, dass es immer und überall gedopte Sportler gab und gibt. Im Gegenteil. Gerade im Leistungssport wurde das olympische Ideal im Laufe der Zeit immer ausgeklügelter, schamloser, rigoroser verletzt und hintangestellt. Statt Fair Play und Chancengleichheit, die den edlen Wettstreit gleichberechtigter, verantwortungsbewusster, selbstbestimmter Menschen bestimmen und adeln sollen, dominierte zunehmend selbstsüchtiger Verdrängungswettbewerb um den Sieg. Statt einer leibbetonten somatischen Ethik des Mens sana in corpore sano nachzukommen, wurden Körper und Geist diesem Siegdogma fast um jeden Preis untergeordnet. Niemand kann sich heute darüber noch Illusionen machen. Nach Ben Johnsons endgültigem Aus als Sportler erklärte sein Trainer Charles Francis im kanadischen Fernsehen ganz lapidar, worum es beim Leistungssport heute wirklich geht. Im Sport gibt es keinen Platz für Ideale. Sport ist wie Krieg. Und im Krieg kämpft man nur für den Sieg, nicht für den zweiten Platz. The winner takes it all. The loser standing small. Gilt wirklich nur der Sieger etwas? Führen Sportler deshalb einen Wettkampf um jeden Preis? Tobt Leistungssport als Gelderfolgskrieg der Sportkonkurrenten? Als Geld- und Imagekrieg der dahinterstehenden Interessengruppen aus Funktionären, Werbeindustrie und Sportvermarktern? Gehört ein latent chauvinistischer Nationenkrieg dazu? Einer der politischen Lager und Systeme, in der Vergangenheit mit dem Zusatz hi Staatssport, da Privatwirtschaftssport? Gibt es überhaupt Unterschiede im maßlosen Erfolgswettrüsten? Und wenn ja, nur die der Effektivität oder auch die moralischer Integrität? Der DDR-Sport. Größte staatliche Medaillenschmiede der Welt. Mit 572 Mal Edelmetall alleine bei Olympischen Spielen. Gleichzeitig größtes Dopingprojekt der Geschichte. DDR-Spitzensportler, die berühmten Botschafter im blauen Trainingsanzug, waren allzu oft nur missbrauchte Opfer hochentwickelter Dopingmanipulationen. Dem unerklärten Staatsziel der DDR, weltweiter Imagegewinn durch Erfolge im Spitzensport, wurden tausende junger Menschen rücksichtslos dienstbar gemacht. Heute ist das staatlich gelenkte Doping der DDR einer der größten Bereiche strafrechtlicher Vergangenheitsbewältigung im vereinten Deutschland. Berlin im Dezember 1998. Kriminalbeamte der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, kurz ZERF, arbeiten sich durch Berge von Originalbelegen, Dokumenten und Aufzeichnungen. Bei Kriminaloberrat Michael Havemann und seinen Leuten summieren sich mehrere hundert Vernehmungen zu einigen hundert prall gefüllter Aktenordner. Das größte Problem war die Ermittlung der geschädigten Sportler. Unsere Ermittlungen laufen unterschiedlich. Einige Sportler sind zu uns gekommen, haben eine Anzeige erstattet, nachdem sie erfahren haben, dass wir wegen Körperverletzung zum Nachteil von DDR-Sportlern ermitteln. Und einen Großteil der Sportler haben wir selbst ermittelt, aus alten Mitgliederlisten. Wir haben etwa 9000 Sportler selbst ermittelt, haben ca. 8500 Fragebogen verschickt und zurückerhalten haben wir etwa 3000 Fragebogen. Von den Fragebögen waren etwa 1000, die Ermittlungsansätze für uns geboten haben. Große Schwierigkeiten bereitet den Ermittlern der Umstand, dass Spitzensportler in der DDR rundum versorgt wurden. Bei vielen sind dadurch auch menschlich enge Bindungen zu ihren Trainern, Ärzten und Betreuern entstanden. Diese ehemals Vertrauten heute als Straftäter zu erleben, fällt vielen Sportlern schwer. Viele Sportler versuchen das immer noch zu verdrängen. Und auch wenn ihnen vorgelegt wird, was ihnen angetan wurde, sind sie nicht bereit und willig, einer Strafverfolgung zuzustimmen. Andere, denen es bewusst gemacht worden ist, was sie von ihren Trainern und Ärzten erhalten haben, die sind richtig stinksauer geworden und sind an einer Strafverfolgung natürlich nunmehr interessiert. Zudem müssen die Kriminalbeamten die Sportler in Rechnung stellen, die einfach Angst um ihre Reputation haben. Den vielen Tätern sei das offenbar recht, meint Michael Havemann. Diejenigen, die ihre Medaillenhelden rücksichtslos nach dopinggestützten Effektivitätskalkulationen formten, zeigten heute wenig Einsicht in ihre Mitschuld. Die Verantwortlichen geben eigentlich durchgängig an, sie hatten einen Auftrag, Sie behaupten, Nebenwirkungen waren Ihnen nicht bekannt, was eindeutig widerlegt werden konnte. Denn in den Unterlagen, die uns vorliegen, ist schon in den frühen 70er Jahren erkennbar, dass die Nebenwirkungen sehr wohl bekannt waren und die Ärzte auch zum Teil darauf hingewiesen haben. Das wurde aber ignoriert, zur Seite gedrückt. Einfach aus dem Bewusstsein heraus, die Botschafter in den blauen Trainingsanzügen, die haben für den Ruf der DDR zu sorgen. Unsere Deutsche Demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte. Das ganze Dilemma von Verdrängung auf der einen und fehlendem Unrechtsbewusstsein auf der anderen Seite ist beim sogenannten Pilotprozess gegen Ärzte und Trainer im Schwimmsport sichtbar geworden. Eisern haben die Angeklagten von Anfang bis Ende des Prozesses vor dem Berliner Landgericht geschwiegen. Als sie nach fast einem Jahr verurteilt werden, schütteln sie nur verständnislos mit dem Kopf. Berlin Tiergarten, Turmstraße 100. In seinem Dienstzimmer am Hauptsitz der Berliner Justiz zieht der vorsitzende Richter der 34. Strafkammer, Hans-Georg Bräutigam, Bilanz im ungewöhnlichsten Prozess seiner Laufbahn. Die Erfahrung im Dopingverfahren, das als Pilotverfahren bezeichnet worden ist, zeigte sich darin, dass die jungen Mädchen, die davon betroffen waren, weitgehend mit wahren oder unwahren Erinnerungsverlusten zu kämpfen hatten. Was auch verständlich ist, weil die jungen Mädchen damals zwischen 13, 14, 15 waren und sicherlich nicht so genau darüber nachgedacht haben, welche Substanzen ihnen bei welcher Gelegenheit zu welchem Zweck gegeben worden sind. Es ist zu merken gewesen, dass die Zeuginnen alle ein sehr vertrautes Verhältnis zu ihren Trainern hatten, die fast Vaterfigur möglicherweise für sie waren. Es gab kaum eine Zeugin, die negativ über den Trainer gesprochen hat. Genauso auch über die Ärzte. Also Negatives wurde darüber nicht gesagt. Bereitwillig hätten die Angeklagten Scham und Unsicherheiten der Geschädigten für sich genutzt und alles dafür getan, den Prozess nicht vorankommen zu lassen. Aber was so frustrierend begonnen habe, müsse konsequent weitergeführt werden. Die Berliner Staatsanwaltschaft gibt sich entschlossen. Ihr oberster Vertreter, Generalstaatsanwalt Christoph Schäfgen, will erreichen, dass bis zum Stichtag 2. Oktober 2000 erstinstanzliche Urteile in allen gravierenden Fällen vorliegen, damit sie nicht verjähren können. Das Jahr 1999 soll das wichtigste Prozessjahr werden. Wir führen Verfahren gegen Verantwortliche in den Vereinen, also Ärzte und Trainer, auch für die Sportarten Rudern, Kanu, Leichtathletik, Gewichtheben. Daneben verfolgen wir die Funktionäre auf der Verbandsebene der einzelnen Sportarten. Hier ist im ersten Quartal mit einer ersten Anklage gegen Verbandsfunktionäre zu rechnen. Und im Laufe des Jahres 1999 werden auch die Funktionäre auf der höchsten Sportebene mit einer Anklageerhebung zu rechnen haben. Zum Beispiel der langjährige Vorsitzende des Deutschen Turn- und Sportbundes Manfred Ewald, Rudi Hellmann, Günter Erbach und viele andere aus der Spitze von SED-Partei und Sportführung. Sie gehören zu den Hauptverantwortlichen für das monströs aufgeblähte Dopingsystem. Universität Potsdam. Dort arbeitet der Sporthistoriker Giselher Spitzer. Im Auftrag des Sportausschusses des Deutschen Bundestages hat er Ende 1998 den bisher detailgenauesten Forschungsbericht erstellt. In seiner Studie Doping in der DDR weist er nach, dass rund 3000 Helfer in das Staatsplan-Doping eingebunden waren. Jährlich seien etwa 2000 Sportler davon betroffen gewesen, insgesamt an die 10.000. Eine unglaublich hohe Zahl. Auch ansonsten hat er Erstaunliches herausgefunden. In der DDR wurde zeitweise auch dieses individuell verantwortete Doping von Privatpersonen durchgeführt, bis es so viel Durcheinander gab, so viele Dopingfälle, so viel gesundheitlich problematische Dinge, sogar Kriminalität, dass man versucht hat, es unter staatliche Leitung zu nehmen, wobei eine Vermischung zwischen SED, Staat und Medizin festzustellen ist. Diese Phase betrifft etwa die Jahre 1968 bis 1972. Überraschendes Nebenergebnis war, dass man vorher schon gedopt hat. Klassische Dopingmittel sind ja Aufputschmittel und schon von der Gründung des Sportmedizinischen Dienstes 1963-64 an kann man jetzt beweisen, dass intensiv mit staatlichem Auftrag auch gedopt worden ist. Auch die Untersuchung allgemeiner Strukturen der Dopingmanipulationen habe überraschende Ergebnisse gezeitigt. Der heute verwandte Begriff vom Staatsdoping sei zumindest ungenau. Tatsächlich habe es drei Wege gegeben, mit denen Dopingmittel an den Mann, die Frau, das Kind gebracht worden sind. Individuell wie im Westen, staatlich in Verantwortung gemeinsam mit dem Sport, diese sogenannten Anwendungskonzeptionen bei mindestens 2000 Sportlern pro Jahr. Und dann gab es noch einen dritten Weg, und Sie werden es nicht glauben, es war die Herrschaftspartei selber. Es gibt Belege genug dafür, dass die sportzuständigen Sekretäre oder die ersten Sekretäre, also vergleichsweise die Ministerpräsidenten der Länder im Westen, dass sie selber zu den Firmen gegangen sind und Dopingmittel beschafft haben für ihre Clubs. Fest steht heute dies. Das Doping der DDR hatte eindeutig politische Funktion. DDR-Athleten waren staatlich missbrauchte Muskelmenschen. Viele wussten nichts, andere mussten schweigen. Das Weltniveau der Sportmacht DDR gründete auf dem zweifelhaften Verdienst von Ärzten, Trainern, Pharmakologen, Betreuern. Und besonders von wissenschaftlich arbeitenden Spezialisten im zentralen Doping-Forschungslabor im sächsischen Städtchen Kreischer und am berühmt-berüchtigten Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport, FKS, in Leipzig. Können Westdeutsche sich darüber moralisch erheben? Führende westdeutsche Politiker fanden beim Aushandeln des Einigungsvertrags so gut wie nichts Erhaltenswertes an der DDR. Doch die Dopingzentrale FKS sollte zur Förderung des nun gesamtdeutschen Spitzensports unbedingt weiterarbeiten. Jetzt in angemessener Form, wie es damals bei Wolfgang Schäuble und anderen hieß. Auch bei Klaus Kinkel. Ich muss mich ja zu dieser Verantwortung auch bekennen, weil ich ja einer der Mitaushandler des Einigungsvertrages war, zusammen mit Herrn Schäuble. Aber das waren natürlich damals Dinge, die wir nicht so gesehen haben und auch nicht sehen konnten. Und das Ausmaß der Dopingverseuchung in der früheren DDR ist ja erst später in seiner ganzen Breite deutlich geworden. Da hat ja nun der deutsche Sport versucht, mit fertig zu werden, auf eine bemerkenswerte Art und Weise. Da sind Dinge übrig geblieben, die jetzt zum Teil ja noch strafrechtlich zu Recht aufgearbeitet werden. Aber da jetzt nachträglich die Stäbe zu brechen, das hielte ich für falsch. Niemand kann unterstellen, in Leipzig habe sich nichts geändert. Viele mussten gehen. Dennoch muss man fragen dürfen, warum sind von den rund 5000 DDR-Trainern vorwiegend 4000 meist hochqualifizierte Nachwuchsleute entlassen worden? Und warum sind unter den 1000, die im vereinten Deutschland weitermachen konnten, fast alle Spitzenleute dabei, die mehr oder minder eng mit dem Doping der DDR in Verbindung standen? Eine Antwort darauf ist bis heute ausgeblieben. Bei aller berechtigten Kritik am DDR-Doping darf eines nicht vergessen werden. Auch nach dem Ende des größten Dopingprojektes der Sportgeschichte sind die brennenden Probleme weltweit geblieben. Eine mehrbödige Dopingmoral ist im Sport weltweit fest verankert, auch im vereinten demokratischen Deutschland. Die Sucht nach Siegen kennt keine Grenzen, politischen Lager oder Systeme. Gedopt wird überall, unter allen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und nicht nur bei der weltweit häufigsten Dopingmethode, der mit Anabolika, schallte der Ruf nach künstlich aufgemöbelten Helden zuerst aus der westlichen Welt. Anabolika-Doping wurde nicht in der DDR erdacht und zuerst angewandt, sondern in den USA. Schon bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom wurde auf den Missbrauch damit hingewiesen. Und alle späteren Spiele können zu Recht auch als Anabolika-Spiele bezeichnet werden. Zwischenzeitlich sind alle Bereiche des Sports rund um den Globus vom Virus künstlicher Leistungskraft infiziert. Das in Amerika kreierte und in alle Welt gesandte Sporterfolgsideal gründet keineswegs auf ethisch-moralischen Werten, sondern vor allem auf Muskelbergen. Und nun, meine Damen und Herren, geht's endlich los. Hinter der Bühne warten Sie, die gekommen sind im Wettkampf. 16 Profis, die angetreten sind um den Profi-Grand Prix Germany. Pompöse Körper erscheinen im synthetischen Nebel. Punktgenaue Scheinwerferspots folgen ihnen Schritt für Schritt, leuchten Muskel für Muskel so aus, dass man sie wie in einem Anatomiebuch einzeln erkennen kann. Die dazugehörigen Gesichter bleiben fast im Dunkeln. Keiner hier kann übersehen, worum es wirklich geht. Um Muskelwesen in Menschengestalt. Meine Damen und Herren, zur Wertungsrunde 1. Erleben die Zuschauer Sport? Tatsächlich geschieht nahezu nichts. Nur Muskeln werden herausgedrückt. Definiert, wie es im Fachjargon heißt. Die müssen hart, völlig wasser- und fettfrei sein. Kein Mensch kann solche Muskeln alleine durch Training und natürliche Nahrung bekommen. Jeder Laie weiß, dass dafür nicht Essen angesagt ist, sondern vor allem Schlucken und Spritzen. Kümmert es die Fans? Was sollen wir darüber reden? Manche Leute wollen das vertuschen oder sagen, der Sport soll sauber werden oder ist sauber, aber der ist nicht sauber. Wenn jemand wettkampfmäßig das betreiben will, den Sport, dann ist das ohne nicht möglich. Das ist ganz klar, das ist offensichtlich. Den ersten Platz, $10.000 Preisgeld, erhält aus den Händen von Herrn Peter Zarazewski und Herrn Andreas Schmaloff Kevin Leroni. Pure Begeisterung beim Publikum. Im gleißenden Scheinwerferlicht ist kein Platz für die Schattenseiten dieses Sports. Was der mächtigste Muskelmensch gerade auf der Bühne erlebt, ist auch bei seinen Anhängern das Einzige, was zählt. Ein chemiegestütztes Erfolgserlebnis im Hier und Jetzt. Jenseits aller natürlichen Begrenztheit unseres Körpers. Anabolika ist in dem Sport weit verbreitet. Und das ist auch okay so, meiner Meinung nach, weil das in allen anderen Sportarten genauso ist. Hier sieht man es den Athleten an. Deshalb wird immer wieder darüber gesprochen. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr gedopt als in anderen Sportarten auch. Das ist okay. Ich selber nehme es auch, weil es mich dahin bringt, wo meine Möglichkeiten liegen. Und das nutze ich auch aus. Die Meinung trifft sich mit der im Publikum. Man ist offensichtlich zufrieden mit dieser denkbequemen Bodybildung. Fragen nach möglichen Spätschäden? Keine. Niemand fragt nach Risiken und Nebenwirkungen einen Apotheker oder Arzt. Zum Beispiel den früheren 5000 Meter Europameister Thomas Wessinghage, heute Sportmediziner und Leiter einer Reha-Klinik. Man hat festgestellt, dass sich bei langfristiger, hochdosierter Anabolika-Einnahme die Cholesterinfraktionen verschieben, und zwar in einem ungünstigen Sinne. Es kann also durchaus sein, dass degenerative Gefäßerkrankungen durch langfristige Anabolika-Einnahme provoziert werden. Mit anderen Worten, dass der schwarze Markt, der sicherlich in Fitnessstudios anzutreffen ist, dazu führt, dass in absehbarer Zeit viele jüngere Leute an Herzerkrankungen oder an Gefäßerkrankungen leiden werden, die eigentlich älteren Generationen vorbehalten sind, üblicherweise. Ich spreche vom Herzinfarkt. Bodybuilder gelten als die Schmuddelkinder des Sports. Doch niemand kann Bodybuilding als den anderen, den besonders anrüchigen Dopingsport hinstellen. Er zeigt die Dopingpraxis nur offener und gibt Gesinnungen preis, die in anderen Sportarten genauso anzutreffen sind, aber beschwiegen werden. Bodybuilder können sich das leisten. Sie sind weder im Deutschen Sportbund noch im honorigen Kreis olympischer Disziplinen aufgenommen. Umso ungenierter machen clevere Geschäftsleute im Body- und Fitnesssport große Kasse mit dem, was besonders über Medien als erstrebenswert hinausposaunt wird. Ich bin ja so unmuskulös. Wie kommt denn das? Immer wenn ich starke Männer sehe, sag ich zu mir streng, gestehe, du bist nun mal kein Mann vom Format des Turnvater Jan. Immer wenn ich mich im Spiegel sehe, sag ich unter Tränen mir, gestehe, du bist ja so unmuskulös. Dieser halb sind mir auch alle Frauen bös. Die erste sagt, ich hätte keine Heldenbrust. Die zweite sagt, wenn sie mich sieht, hab keine Lust. Die dritte sagt, ich sehe ja so kindisch drein und so leb ich ganz allein. Halt! Aus und vorbei sind diese Zeiten genügsamen Selbstmitleids. Der aggressive Ton muskulärer Hochrüstung unserer Tage hört sich ganz anders an. Oh yeah, ich bin nicht irgendwer, ich bin ein Bodybuilder. Oh yeah, ich bin so breit und ziemlich lang, ein Kleiderschrank. Oh yeah, ich schmeiß mir die Hand her, ich bin ein Bodybuilder. Wie kein anderer Sport dokumentiert Bodybuilding die gesellschaftlich akzeptierte Verknüpfung von sportivem Aussehen und pharmakologisch herstellbarer Leistungskraft. Untersuchungen in den USA belegen, dass junge Leute wie nie zuvor ihre Körper zurichten. 5% aller College-Studenten nehmen Anabolika ein, ohne mit Sport das Geringste zu tun zu haben. Experten sind sich einig, dass auch in Deutschland weit über 100.000 Menschen regelmäßig Anabolika konsumieren. Auch der Düsseldorfer Sportmediziner Professor Friedhelm Beuker klagt, dass industrielle Dienstleister die Leitbilder von künstlicher Leistung und Attraktivität hochpushen und über das Vehikel Sport damit jungen Menschen regelrecht auf den Leib rücken. Junge Leute, die diesen Leitbildern folgen, verhalten sich nicht etwa aufmüpfig gegenüber der Gesellschaft, sondern finden sich genau in ihrer Mitte wieder. Und das nicht nur im Bereich Sport. Wir sind eine Pillengesellschaft und wir nehmen eine Pille für alles und jenes. Selbstverständlich nimmt man so und so viel Vitamine, so und so viel Mineralien zu sich. Und wenn nun jemand eine Leistung vollbringen soll im Sport und da wird nun angeboten eine Pille, dann denkt sich der Durchschnittsmensch, auch der Durchschnittssportler, zunächst mal nichts Böses und nimmt diese Pille. Wie viele Schüler schon nehmen sedierende Mittel, wenn sie in eine Prüfung gehen? Leute auch. Die einen trinken die gedieterweise Kaffee, die anderen nehmen immer mal ein Schlückchen Cognac und Rotwein zwischendurch. Das ist bei Verhandlungen heute durchaus üblich. Ich denke an die Zigarette, die ja auch in etwa eine leistungssteigernde Wirkung haben kann. Gleichzeitig aber auch eine lähmende, wenn man zu viel raucht. Also die Gesellschaft ist eigentlich gewöhnt, mit Mitteln umzugehen, die die Leistung beeinflussen. Man kann sie als gedoppte Gesellschaft bezeichnen. Eltern, die Grundschülern konzentrationssteigernde Mittel besorgen, vermeintlich zu kleinen Balletttänzerinnen Wachstumshormone, gehören genauso dazu wie LKW-Dauerfahrer mit Hallo-Wach-Tabletten, Showstars, die vor Kameras unendlich gut drauf sind, oder Manager, die wochenlange Marathonzeitpläne ohne Müdigkeit überstehen. Friedhelm Beuker weiß von Radfahrern, die bis ins hohe Alter dopen, Freizeitläufern, die ihre Schmerzgrenzen mit Tabletten hinausschieben, sich schmerzende Gelenke taub spritzen lassen und sogar von Hobby-Schachspielern, die sich mit Vekaminen konditionieren. Dies und vieles mehr gehört für ihn längst zu den Auswüchsen einer inhumanen Normalität. Der Breitensport ist sicher genauso gedoppt wie die gesamte Gesellschaft. Er eifert Vorbilder nach, insbesondere sportlichen Leitbildern. Er hört, was hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, der macht das auch. Also dieser Gedanke, dass dieses Doppen, um eine Leistung zu bringen, machbar ist, das ist eigentlich bei vielen Leuten drin. Da natürlich im Breitensport auch nicht kontrolliert ist, wird es kaum jemanden geben, der sie daran hindert. Und deshalb tun die das. Sie bringen Leistung weniger wie die Spitzensportler, um zu einem hohen Einkommen zu kommen, sondern sie bringen Leistung um der Sache willen. Und um zu gewinnen, um oben zu stehen auf dem Treppchen, tun sie wirklich alles. Zu allen Zeiten haben Menschen im Sport Selbstverwirklichung und Anerkennung gesucht und gefunden. Heute ist das genaue Gegenteil das Problem. Statt Selbstverwirklichung dominiert Fremdbestimmung durch wirtschaftlich interessierte Gruppen. Dabei sind Sport und Freizeitbereich schon bis zur Unkenntlichkeit miteinander verwoben. Du musst Winner, nicht Loser sein. Keine Zeit für Verlierer, das ist die Botschaft. Ihre industriellen Nutznießer geben dafür gewinnträchtige modische Standards vor. Über die Medien trichtern sie uns ein, was in und was out ist. Ganz oben an, man muss sportiv aussehen, darf keinen Buckel, keine schlaffe Haut haben und vor allem nicht fett sein. Natürlich darf nichts natürlich bleiben. Mit willkürlich gestanzten Massenmustern wird diktiert, welche künstlichen Nahrungs-, Genuss- und Leistungsmittel man dafür zusätzlich nehmen muss. Möglichst in Dosenform und mit Instant-Charakter. Immer öfter sind es Pillen, die sofortige Aufbesserung versprechen. Jedes Mittel scheint recht. Mit großer Werbegewalt werden die unsinnigsten körperlichen Designerdrogen und Leistungshelfer marktgängig gemacht. Entfettungspillen für Dicke, Haarwuchspillen für Kahle, Bräunungspillen für Blasse und eben auch Muskelwachstumspillen für Schmächtige. Soll heißen, für jedermann. Immer mehr Menschen finden sich eingezwängt in engen Konsumenten und den dazugehörigen Repräsentationsklischees. Sportive Körper als Zeichen höherer Menschwerdung? Es geht einzig und allein um industrielle Geldschöpfung, um Umsatz und Gewinn. Wie viel Platz da noch für die Natürlichkeit des Menschen als Ebenbild Gottes bleibt, kann sich jeder denken. Gesellschaftlich bedenkliche Phänomene können nur innerhalb der Gesellschaft angegangen werden. Wo liegen die Möglichkeiten positiver Gegensteuerung? Als erstes ist der organisierte Sport selbst gefordert. Zum Beispiel der Leistungssport in seiner viel zitierten Vorbildfunktion. Für Thomas Wessinghage muss das Thema Leistungskonditionierung durch Doping endlich auch in populären olympischen Sportarten kritisch hinterfragt werden. Ganz dringend da, wo immer jüngere Menschen immer höhere Leistungen bringen. Bringen müssen? Es gibt Sportarten, beispielsweise Schwimmen oder Turnen, wo sich die Altersgrenzen immer weiter nach unten verschieben. Turnen im Leistungsbereich ist heute fast ein Kinderturnen geworden und Schwimmen ebenso. Wer entscheidet, ob ein 13-jähriges Mädchen jetzt Anabolika nimmt oder nicht? Das Mädchen sicherlich nicht. Sie ist ja nicht alt genug, um das zu entscheiden. Und ihr Trainer ist der verantwortungsbewusst genug, um zwischen Wohlergehen seiner kleinen Sportlerin und dem Ruhm, eine Goldmedaillengewinnerin trainiert zu haben, differenzieren zu können? Bemerkenswerte Gedanken zu einem besonders sensiblen Bereich. Wer die vielen Sportkinder mit alten Gesichtern und völlig unnatürlichen Anatomien anschaut, kann sie leicht nachvollziehen. Trotzdem finden solche Mahnungen wenig Gehör. In den meisten Sportverbänden wird das Thema Doping mit spitzen Fingern angefasst, überwiegend schöngeredet und verharmlost, nicht selten auch verdrängt oder sogar ganz verleugnet. Beispiel Schwimmen. Dass chinesische Mädchen mit Oberkörpern wie Orang-Utans Anlass für Dopingaffären sind, ist allgemein bekannt und wird nicht zuletzt in Deutschland angeprangert. Dass deutsche Schwimmer durch die Bank dopingfreie Rekorde liefern, machen uns Funktionäre, Trainer und medizinische Betreuer nach wie vor weiß. Manches dabei mutet geradezu grotesk an. Oktober 1998. Chris-Carol Bremer, angesehener Schwimmathlet, sogar Aktivensprecher, und sein Vertreter Marc Warnecke ergreifen die Initiative. Weil ihr Verband zu Doping schweigt und tatenlos bleibt, wenden sie sich an die Öffentlichkeit. Im deutschen Schwimmsport werde umfänglich gedopt. Empörung auf allen Seiten. Nicht über den mitgeteilten Umstand. Die Überbringer der wenig überraschenden Nachricht geraten an den Pranger. Nestbeschmutzer, Lügner sind noch die mildesten Urteile über sie. Sie sollten gerichtsfeste Beweise liefern, heißt es in Funktionärskreisen. Jeder Laie weiß, das können oft nicht einmal spezialisierte Dopingkontrolleure leisten, also auch kein Athlet dieser Welt. Ein angemessener Umgang der Funktionäre mit den Sportlern und dem Thema Doping im Schwimmsport? Der ehemalige Schwimmeuropameister und Silbermedaillengewinner Klaus Steinbach, heute Sportarzt und Präsidiumsmitglied des NOK, hat dazu eine klare Meinung. Es kann ja nicht sein, dass ein Aktivensprecher mit seinem Vertreter sich hinstellen und sagen, im Schwimmen wird intensiv und fleißig gedopt, damit den Anschein erwirkt, dass er selber als Aktivensprecher und sein Vertreter die beiden sind, die die weißen Westen anhaben und alle anderen haben befleckte Westen an. Das führt den Sport nicht weiter, sondern das zieht ihn immer noch weiter in den Verdachtssumpf, dass eine große Anzahl von Athleten unerlaubte Leistungsbeeinflussung macht. Dass sich beide Sportler gerade für mehr Offenheit und strengere Kontrollen eingesetzt haben, findet bei Steinbach keinen Nachhall. Er hält die ganze Dopingdiskussion im Leistungssport für ein scheinheiliges Ablenkungsmanöver. Von Athleten 100% Fair Play zu verlangen, sei unredlich und weltfremd. Die Leistungssportler wachsen ja in dieser Gesellschaft auf und sind erst einmal Teile dieser Gesellschaft. Und wir können nicht eine Insel der Glückseligkeit oder den Himmel auf Erden im Bereich Leistungssport erwarten und dass der Sport das aus sich selbst heraus leistet, wo gleichzeitig in der Gesellschaft, in der ja der Leistungssportler lebt, alle diese Regeln nichts gelten. Damit werden wir auf Dauer den Leistungssport insgesamt und jeden einzelnen Leistungssportler überfordern. Dass der Sport seinem ureigenen Selbstbild nach das Gesundheits- und Fairnessideal als Conditio sine qua non niemals relativieren darf, steht hier nicht mehr oben an. Moderne Sporthelden werden das gerne hören. Und mehr noch, viele handeln längst genau nach dieser zeitgemäßen Relativitätslehre. Beispiel Leichtathletik. Budapest im August 1998. Leichtathletik-Europameisterschaft. Stefane Franke wird Dritter über 10.000 Meter. Damian Kalabis überrascht die ganze Sportwelt mit seinem Sieg im 3.000 Meter Hindernislauf. Beide Sportler bitten an ihrem Wettkampftag die DLV-Ärzte Heinz Birnesser und Uwe Wegner ins Hotelzimmer. Dort liegen die Spritzen mit Hess schon bereit. Hydroexylstärke. Hess ist als Blutverdünnungsmittel höchst sinnvoll. Bei Schockpatienten zur Blutverdünnung. Nicht bei gesunden Hochleistungssportlern. Mit einer Ausnahme. Nach Blut und besonders nach Epo-Doping. Erythropoetin, Epo, steht zu Recht auf der Dopingliste. Es bewirkt eine enorme zusätzliche Bildung roter Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren. Je mehr Sauerstoff, umso mehr leistet der Körper. Nachteil von Epo? Das Blut verdickt, kann nicht mehr richtig fließen. Mögliche Folgen, schwere Schäden an Leber, Herz und Kreislauf bis hin zum Tod. Hier ist Hess der pharmakologische Problemlöser. Es steht nicht auf der Dopingliste, beseitigt aber exakt die Nachteile verbotener Epogaben. Wie wurden die Budapester Erfolge erzielt? Mit legalen Infusionen nach illegalem Epo-Doping? Der leitende Arzt des DLV, Karl-Heinz Graf, wies auf diesen problematischen Zusammenhang öffentlich hin und wurde zum Buhmann. Er schade der Leichtathletik. Heinz Birnesser, einer der Ärzte, die in Budapest Hess verabreicht haben, gibt sich im deutschen Fernsehen empört. Seine Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Graf spricht für sich. Es darf einfach nicht sein, dass der amtierende Mannschaftsarzt, zu dem ja die Athleten ein ganz besonderes Vertrauen haben, mit Verdächtigungen und Mutmaßungen in die Öffentlichkeit geht und inquisitorisch fast eine Hetzenjagd in Gang setzt. Das darf er sich als Mannschaftsarzt nicht leisten. Ich frage mich, schade ich der Leichtathletik oder schadet sich die Leichtathletik selbst? Müssen wir nicht versuchen, Klarheit in die Praktiken, die im Doping vorkommen, zu bringen, damit die Leichtathletik wirklich irgendwann mal dopingfrei betrieben werden kann. Ob dieses Mittel auf die Dopingliste gehört, darum geht es auch gar nicht. Es steht nicht auf der Dopingliste. Das heißt, man darf auch nicht den Rückschluss ziehen, wer das Häs nimmt, dopt. Ein aufschlussreiches Dokument, sogar eine Offenbarung, weit über den Fall hinaus. Karl-Heinz Graf gerät mit seiner strikten Ablehnung pharmakologischer Leistungsförderung ins Hintertreffen. Die einst absolute Übereinstimmung im Sport, jeder Betrug muss verboten sein, weil er den Bestand des Sports selbst untergräbt, wird ohne moralische Not preisgegeben. Hess, bei gesunden Sportlern unbestritten Medikamentenmissbrauch und Leistungsmanipulation, steht ja nicht, noch nicht, auf einer Dopingliste. Also finden Verbandssportärzte nichts dabei, es zu injizieren. Wozu? Jeder mag sich dazu seine Gedanken machen. Fest steht, der Sport ist mit seinen eigenen Regeln bei der Bekämpfung des Dopings an Grenzen geraten. Das offenbart wie kein anderer der Radsport. 6 Tage Rennen. 6 Tage Hochleistung in sauerstoffarmen Sporthallen. Machbar ist das immer gewesen. Schon bei den 6-Tage-Rennen in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gehört bei Rennfahrern die schnelle Pulle dazu. Eine Mixtur aus verschiedenen Aufputschmitteln. Und später fahren nicht nur Didi Thurau, Andreas Kappes oder wie jüngst im Januar 99 Carsten Wolf gedopt ihre Runden in der bekannt guten Alkoholstimmung der Fans. Harmloses 6-Tage-Spektakel in stickiger Menagerieluft, könnte man sagen. Der harte Doping-Radsport findet unter freiem Himmel statt. Bicycle, bicycle, bicycle. bicycle. I want to ride. Tour de France, das berühmteste, längste, härteste Radrennen der Welt. Bicycle, bicycle, bicycle. 13. Juli 1967. Der Brite Tom Simpson fällt beim Anstieg zum Mont Ventoux tot vom Rad. Er stirbt an einer Überdosis Strychnin, mit der er seine lebensbedrohliche Erschöpfung hat ausschalten wollen. Nur der bisher spektakulärste Einzelfall. Gedopt wird bei der Tour seit Jahr und Tag. Anfang der 70er Jahre entdecken Fahrer und ihre Betreuer das männliche Geschlechtshormon Testosteron, ein anaboles Steroid. Von Beginn an dient es als pharmakologischer Treibsatz. Zum jahrzehntelangen Anabolika-Doping kommt 1998 eine neue Qualität hinzu. Die Tour de Farce zieht als Epo-Doping-Karawane durchs Land. Statt spannender Wettrennen der Rennsportler untereinander verfolgen Polizeibeamte, Fahrer, sogar ganze Teams samt ihrer Betreuerstäbe. Eine Chronik skandalös wie nie zuvor bei einem sportlichen Großereignis nimmt ihren Lauf. Festina-Teamchef Bruno Russell wird als erster verhaftet. Leugnet, gesteht dann, was nicht zu leugnen ist, dass er unter ärztlicher Mitwirkung Dopingmittel in großen Mengen verabreicht hat. Das Team wird von der Tour ausgeschlossen. Die Fahrer weinen, verstehen die Welt nicht mehr. Die meisten gestehen. Kurz darauf beschlagnahmt die Polizei riesige Mengen Dopingmittel beim holländischen TVM-Team. Razzien folgen. Wieder wird die Polizei fündig. Fahrer werden reihenweise verhört, zu Dopingproben gezwungen. Journalisten finden verbotene Medikamente bei weiteren Teams. Gegen vier wird ermittelt. Die Radstars sind entsetzt. Nicht über das Ausmaß an Doping, das zutage befördert wird, sondern über die französische Polizei. Man solidarisiert sich. Die 17. Etappe wird zur großen Sportlerdemonstration. Bummeltempo, Sit-ins auf der Straße, immer wieder Interviews. Der Berliner Jens Vogt ist empört. Toursieger Bjarne Ries außer sich. Topstar Jan Ulrich völlig unwissend. Wir sind doch nur Radfahrer. Wir sind doch hier nicht angeklagt, irgendwelche schlimmen Verbrechen begangen zu haben. Also wir werden hier behandelt wie das Letzte. Haar abschneiden, Blut abnehmen, Urin abnehmen, untersuchen im Hintern. Das steigen wir aber ab. Die Tour ist so anstrengend, dass ich mich eigentlich völlig auf das Sportliche konzentriere. Und sicherlich war das auch ein Schock für mich gewesen, die ersten Tage, wo das alles gelaufen ist. Ich habe so viel Hektik und Stress momentan, auch mit dem gelben Trikot, dass ich eigentlich darüber überhaupt keine Gedanken mehr mache. Schon einen Tag später wieder Tour-Alltag. Auf der Etappe, die in die Schweiz führt, steigt das gesamte TVM-Team direkt hinter der Grenze ab. Die Radsportler machen sich aus dem Staub wie Diebe in der Nacht. Am Ende fahren von gestarteten 190 Fahrern noch 96 in Paris ein. Es ist der Tiefpunkt einer Entwicklung, die sich unweigerlich abzeichnete. Die Tour ist immer anspruchsvoller und härter geworden. Aber immer seltener hat es erschöpfte Fahrer gegeben. Epo sei Dank. Wenn Selbstreinigungskräfte des Sports so offensichtlich versagen, gewinnt die Frage nach mehr Einfluss des Staates zwangsläufig an Bedeutung. Frankreich hat unter dem Schock der Tourereignisse ein strenges Anti-Doping-Gesetz verabschiedet. Politiker in Bonn prüfen zurzeit, ob vergleichbar weitreichende Eingriffsmöglichkeiten des Staates auch bei uns möglich sind. Im neu formierten Sportausschuss des Bundestages sprechen sich Dagmar Freitag, SPD, und Winfried Herrmann, Bündnis 90 Grüne, für einen Mittelweg aus. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir natürlich bestimmte Vorstellungen, die wir als Sportpolitiker haben, nicht nur einbringen sollen, sondern auch einbringen müssen. Das kann funktionieren durch einen partnerschaftlichen Dialog mit dem Sport, mit den Verantwortlichen. Das kann aber auch dadurch funktionieren, dass wir bestimmte Dinge vorgeben, die wir selber für wichtig halten. Wenn der Staat Mittel für den Sport zur Verfügung stellt, dann kann es ihm nicht gleichgültig sein, was mit diesen Mitteln geschieht. Und wenn mit den vielen Millionen, die für einen Leistungssport ausgegeben werden in der Bundesrepublik, auch sozusagen der schlechte Sport, der Dopingsport gemacht wird, zulasten der Menschen oder ihrer Körper, spätestens dann muss Politik die Verantwortung übernehmen und sagen, das können wir denen nicht alleine überlassen. Ihr Kollege im Sportausschuss, Klaus Kinkel, glaubt, dass Doping von Staatsseite aus schon deshalb nicht tatenlos hingenommen werden darf, weil es auch geeignet ist, gesellschaftlich vorhandene Verwerfungen noch zu verschärfen. generell braucht eine Gesellschaft natürlich Leistung, Leistungsanerkennung, Leistungsförderung, weil das sozusagen Vorbild ist, weil Leistung eben auch das Normalmaß hinter sich herzieht. Das Problem in unserer Gesellschaft ist geworden, dass wir eine überschwängliche Verherrlichung der Jugend, der Schönheit, des Fitseins, des sportlich Tollseins haben, die vergessen lässt, dass diese Gesellschaft im Jahr 2002 um die 25%, um die 60 beziehungsweise über 60-jährige Menschen haben wird. Die Menschen wollen Panem et Circenses, auch im Sport. Sie wollen es am Fernsehen sehen, sie wollen es im Stadion sehen, sie wollen es bei den Olympischen Spielen. Das ist in Ordnung. Wenn es dann dazu führt, dass es zu einer Überkommerzialisierung kommt und dazu, dass eben die Heroen des Sports im Grunde dieses Panem et Circenses vor allem nur noch bieten können, wenn sie sich dopen, dann ist es eine Fehlentwicklung in der Gesellschaft, die wir sehen müssen, die wir abbauen müssen. Wer wollte diese Gedanken nicht von A bis Z unterschreiben? Ihre Botschaft ist einsichtig. Leistung ja, aber sich genauso zu den nicht so leistungsfähigen bekennen. Das ist nicht weniger als das unaufgebbare Fundament jeder humanen Gesellschaft. Heute lauten die zwei Schlüsselfragen an Politiker schlicht: Wie wollen sie Menschen vom Irrweg künstlicher Leistungsideale abbringen? Wie wollen sie ein Bewusstsein befördern hin zu mehr Natürlichkeit im und durch Sport? Der gelernte Sportpädagoge Winfried Herrmann sieht neue Chancen. Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik vereinbart, dass sie Breitensport und Spitzensport gleichermaßen fördern will. Das heißt, man ist nicht länger fixiert auf den Hoch- und Höchstleistungssport, was ja heutzutage überwiegend ein Schau- und Kommerzsport ist und wenig mit Gesundheit zu tun hat. Und ich glaube, dieses Anliegen weiter zu fördern und auf Bundesebene auch modellhaft voranzubringen, das wäre als Bewegung, also die Gesundheitssportbewegung, wäre die beste Antwort auf die Dopingsportbewegung. Für Spitzensportler könne er sich gut einen unabhängigen Dopingbeauftragten vorstellen. Der müsste Ansprechpartner sein für die Sportler, die von Doping wissen, aber unter Gewissensdruck geraten, weil sie nichts beweisen können. Sinnvoll wäre auch ein übergeordneter Anti-Doping-Rat, der unabhängig von Staat, Sport und Wirtschaft den Missbräuchen gegensteuern könnte. Niemand sollte die Autonomie des Sports antasten. Das Prinzip staatlicher Subsidiarität hat sich bewährt. Heute geht es darum, diejenigen in Schranken zu weisen, die das weltumspannende hohe Kulturgut Sport als Dealerware verhökern. Wie die Beherrscher weltweiter Drogenkartelle betreiben geldgierige Medieneigner, Sportartikelkonzerne, Sportrechtevermarkter und ihre zugekauften marionettenhaften Herolde ein Milliardengeschäft mit der Muskelkraft. Der menschliche Körper ist ihr profitträchtiger Weltwirtschaftsraum. Ihr Argument, sie seien gegen Doping, allein schon, weil das schlecht für das Geschäft sei, ist völlig unglaubwürdig. Nicht Doping ist ihnen ein Gräuel, sondern sein Ruchbarwerden. Sie vor allen anderen haben dafür gesorgt, dass sich im weltweiten Sportzirkus Denk- und Verhaltensweisen festgesetzt haben, die Doping als Mittel zum Erfolg moralisch vertretbar erscheinen lässt. Nur Klartext soll niemand darüber reden. Doping im höchsten Volkssport Fußball? Niemals. Doping im Tennis? Petra Korda wusste von nichts. Akne-Gesichter bei Skirennläuferinnen um die 30? Optische Täuschung. Urplötzliche Fabelzeiten durchschnittlicher Leichtathleten? Höhentraining. Schwimmer, die unglaubliche Zeiten schwimmen, aber kaum noch gehen können? Gibt's doch gar nicht. Gibt es alles. Denn eins steht fest, Doping zeitigt schlimme körperliche und seelische Nebenwirkungen. Die schlimmste Nebenwirkung ist aber kein gesundheitliches Risiko, sondern die Lüge. Am Ende der Geschichte zurück zu ihrem Anfang, zu dem gestürzten Doping-Symbol Ben Johnson. Wie kein anderer hat er die Wurzel des Dopings im amerikanischen Fernsehen auf den Punkt gebracht. If it's clean sport and everybody is honest, I have no problem doing that. But it's not a clean sport, so why should I be honest to liars? Wenn der Sport sauber und alle dabei ehrlich wären, hätte ich das wohl so nicht gemacht. Aber der Sport ist nicht sauber. Also, warum sollte ich zu Lügnern ehrlich sein? Wir alle müssten alles dafür tun, dass der gefallene Dopingheld Ben Johnson auch nicht ansatzweise Recht behält. Denn dann könnte es wirklich nahe sein. Das Ende der olympischen Idee des Sports. Nach alledem zum Schluss das Letzte. War da nicht der große Anti-Doping-Weltkongress des IOC in Lausanne? Kein Wort zu seinen Ergebnissen. Es gibt keine. Stattdessen windelweiche Formelkompromisse, garniert mit hohlem Pathos, serviert von einer kriminogen durchsetzten Vereinigung. Chancen hin zum Besseren? Keine. Beweis dafür? Täglich. Weltweit. Im Sport. Sie hörten Doping. Ende der olympischen Idee vom Sport. Quintessenz der Leistungsgesellschaft von Heiner Dahl. Es sprachen Anna Magdalena Fitzi, Hans-Detlef Hübgen, Thomas Lang und Hartmut Stanke. Technische Realisation Daniel Velasco und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Alexandra Strauß. Regie Jörg Schlüter. Eine Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks und des Südwestrundfunks, Köln 1999. Redaktion Ulrich Theiner.